Erster Jahwe sagte zu Mose, ich mache dich wie einen Gott für den Pharao. Dein Bruder Aaron spricht für dich. Zweiter, du sollst alles sagen, was ich dir sage. Aaron soll es dem Pharao sagen. Der Pharao soll die Israeliten aus seinem Land lassen. Dritter, ich mache das Herz des Pharao hart. Ich mache viele Zeichen und Wunder in Ägypten. Vierter, der Pharao hört nicht auf euch. Dann strafe ich die Ägypter. Ich führe mein Volk Israel aus Ägypten. Ich zeige meine große Macht. Fünfter, die Ägypter sollen wissen, ich bin Jahwe. Ich zeige den Ägyptern meine Macht. Ich führe die Israeliten aus ihrem Land. Sechster, Mose und Aaron taten, was Jahwe ihnen sagte. Siebter, Mose war 80 Jahre alt. Aaron war 83 Jahre alt. Sie sprachen mit dem Pharao. Achter, danach sprach Jahwe zu Mose und Aaron. Neunter, Jahwe sagte, wenn der Pharao sagt, macht ein Wunder. Dann sag Aaron, wirf deinen Stab hin. Der Stab wird eine große Schlange. Zehnter, Mose und Aaron gingen zum Pharao. Sie taten, was Jahwe sagte. Aaron warf seinen Stab hin. Der Stab wurde eine große Schlange. Elfter, der Pharao rief seine Zauberer. Die Zauberer von Ägypten taten dasselbe. Sie nutzten ihre geheimen Künste. Zwölfter, jeder Zauberer warf seinen Stab hin. Die Stäbe wurden große Schlangen. Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Dreizehnter, das Herz des Pharao blieb hart. Er hörte nicht auf sie. Jahwe hatte es so gesagt. Vierzehnter, Jahwe sagte zu Mose, das Herz des Pharao ist hart. Er will das Volk nicht gehen lassen. Fünfzehnter, geh morgen früh zum Pharao. Er geht zum Nilwasser. Triff ihn am Ufer. Nimm den Stab mit, der zur Schlange wurde. Sechzehnter, sag ihm, Jahwe, der Gott der Hebräer, schickt mich. Er sagt, lass mein Volk gehen. Sie sollen mich in der Wüste ehren. Du hast bisher nicht gehört. Siebzehnter, Jahwe sagt, daran erkennst du, dass ich Jahwe bin. Ich schlage mit dem Stab auf das Nilwasser. Das Wasser wird zu Blut. Achtzehnter, die Fische im Nil sterben. Der Nil wird stinken. Die Ägypter können kein Nilwasser trinken. Neunzehnter, Jahwe sagte zu Mose, sag Aaron, nimm deinen Stab. Strecke deine Hand über alle Gewässer Ägyptens. Über Bäche, Kanäle, Teiche und Wasserbehälter. Alles Wasser wird zu Blut. Blut wird in ganz Ägypten sein. 20. Mose und Aaron taten, was Jahwe sagte. Aaron hob den Stab. Er schlug das Nilwasser. Der Pharao und seine Leute sahen es. Alles Wasser im Nil wurde zu Blut. 21. Die Fische im Nil starben. Der Nil stank. Die Ägypter konnten kein Nilwasser trinken. Überall in Ägypten war Blut. 22. Die Zauberer Ägyptens taten dasselbe. Das Herz des Pharao blieb hart. Er hörte nicht auf sie. Jahwe hatte es so gesagt. 23. Der Pharao drehte sich um. Er ging nach Hause. Er dachte nicht darüber nach. 24. Die Ägypter suchten Wasser. Sie gruben um den Nil herum. Sie konnten das Nilwasser nicht trinken. 25. Die Plage mit dem Nil dauerte 7 Tage. Jahwe hatte die Plage gemacht. 26. Danach sagte Jahwe zu Mose, geh zum Pharao und sag ihm, Jahwe sagt, lass mein Volk gehen. Sie sollen mich ehren. 27. Wenn du sie nicht gehen lässt, dann bringe ich Frösche über dein ganzes Land. 28. Der Nil wird voller Frösche sein. Die Frösche kommen heraus. Sie gehen in deinen Palast, in dein Schlafzimmer und dein Bett. Sie gehen in die Häuser deiner Leute. Auch in deine Öfen und Backschüsseln. 29. Die Frösche kriechen auf dich. Sie kriechen auf deine Leute und alle deine Diener.